from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo, achso, sorry. 107. What? Ja, ich hab grad geguckt. 106 war der Westen, ja. Ja. So. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast. Folge 107 hat uns gerade beide selber überraschend getroffen, dass wir trotz der längeren Pausen zwischendurch doch bei 107 schon angelangt sind. Nach unseren beiden Previews im Osten und im Westen hat jetzt endlich die Saison angefangen und deswegen wird es heute ein bisschen lockerer. Unsere ersten Eindrücke darüber werden wir sprechen, die ersten Games, die wir gesehen haben und ein bisschen über die Rookies und leider auch über ein paar ziemlich böse Verletzungen. Genau so ist's. Wir werden nicht überreagieren. Wir machen jetzt noch keine Panic-Button-Serie. Wir werden auch jetzt noch nicht uns die Haare ausreißen. Das passiert höchstens in Hinsicht der Fantasy-Teams. Boah. Aber generell werden wir eher rund um die Liga einen Blick werfen. Wir haben natürlich noch nicht so unendlich viel gesehen. Der Saisonstart fiel in eine Arbeitswoche. Insofern müsst ihr uns da ein paar Credits geben, dass wir noch nicht unendlich viele Basketballspiele uns angucken könnten. Aber natürlich Snippets und Boxscore-Sightings haben wir natürlich jede Menge gemacht. Und ja, ich glaube, da gibt es schon einiges sehen und zu hören. Wir werden mal auf uns vor allem mal die Rookies anschauen und ein paar Teams genereller. Aber ja, fangen wir doch direkt mal an. Welches Spiel hast du dir denn angeguckt? Ich finde das immer sehr spannend. Als ich meinen League Pass mal wieder seit längerem angemacht habe, habe ich mir dann kurz so überlegt, was für Spiele es gibt. Und ich wäre mal interessiert, wo du dann auf Play gedrückt hast. Also das erste Live-Spiel habe ich gestern Abend gesehen. Also das erste komplette Live-Spiel. Das war das Spiel der Knicks gegen Detroit. Dann habe ich den Season-Opener gesehen, Houston gegen Golden State. Da die zweite Halbzeit habe ich mir komplett angeguckt. Und dann habe ich immer mal wieder, wenn ich dann News gelesen habe, habe ich in das ein oder andere so ein bisschen reingeschaltet. Aber ich habe mir viel Giannis angeguckt, weil das doch eine der erwähnenswerteren Geschichten der ersten Tage war. Ja, definitiv. Ich habe auch die erste Halbzeit gesehen, tatsächlich von Houston gegen Golden State. Ich fange immer ganz gerne an, direkt zu Beginn. Ich bin nicht so der Kondensgame-Mensch dann guck lieber irgendwie die erste Halbzeit ganz und spule dann irgendwie vor ins vierte Viertel, wenn ich nicht so viel Zeit habe. So. Und das war ja schon ein ziemlich spannendes Spiel nach der Hiobs-Botschaft. Boston-Spiel gegen Cleveland springen wir wahrscheinlich gleich direkt nochmal rein, aber um das zu vervollständigen, habe ich natürlich mal geguckt, was so unser Rookie gemacht hat. Dennis Smith Jr. gegen die Atlanta Hawks, auch mit deutscher Beteiligung, das war sicherlich ganz spannend. Und dann habe ich ein bisschen Sacramento geguckt. Finde ich nämlich ganz interessant, das Team. Einfach weil es so ein Fleischfisch ist sozusagen. Ja, wild zusammengemixt. Man weiß wirklich nicht, wo sie hingehen, aber eins wird man wissen, dass die jungen Wilden da wesentlich mehr Spielzeit bekommen, sobald die Liga fortschreitet. Lass uns doch vielleicht mal noch einen Satz bei dem Spiel bleiben, wo du die erste und ich die zweite Halbzeit geguckt habe, nämlich Golden State gegen Houston. Eigentlich ganz cool, dass wir das so unwissentlich aufgeteilt haben. Als ich die zweite Halbzeit gesehen habe, also einmal muss ich sagen, das hat sich gestern Nacht ja dann wohl, das habe ich leider noch nicht gesehen, aber wohl bestätigt, dass die Golden State Warriors so ein bisschen schwierig in die Saison reinkommen. Du hast am Anfang gesagt, richtigerweise kein Panic-Button, keine Haare ausreißen, gar nichts. Also natürlich werden die irgendwie ihre 60 Spiele gewinnen, aber so die ersten 2-3 Spiele waren dann doch ein bisschen holprig. Auf Seiten Houston, ziemlich interessant fand ich, dass es richtig gut gelaufen ist, sobald Chris Paul auf der Bank war, ne? Ja, da ist noch ordentlich Sand im Getriebe. Komisch ist ja, dass man jetzt sagen könnte, na gut, das haben sie auch gesehen. Insofern wird Chris Paul erstmal ein paar Wochen nicht mehr mitspielen. Der hat nämlich Probleme im Knie. Das Knie zwickt und wird wohl ein paar Wochen ausfallen. Mhm. Insofern ist das auch einer derjenigen, die ja einen holprigen Start haben. Und jetzt kommt noch die Verletzung hinzu. Ich glaube, bei James Harden, muss man sagen, und dem Rest seiner Dreierkumpanen läuft das wie geschmiert. Ja. Ich glaube, dass man da sehr eingespielt ist. Man weiß genau, was man will und was nicht. Das ist halt der berühmte Morey Ball, der, glaube ich, gerade in der regulären Saison sehr sexy aussieht. Und da werden noch einige der unterdurchschnittlichen Teams sehr, sehr viele Schwierigkeiten haben und da dann auch dementsprechend schnell die Spiele abgeben gegen die Rockets. Siehe eben auch die Dallas Mavericks. Ich glaube, gestern Nacht war es, die noch recht schmeichelhaft davongekommen sind, was das finale Ergebnis betraf. Mhm. Das zweite Team im Westen, was wir besprochen haben, was in der Offseason viel Furore gemacht hat, Oklahoma City, hast du davon schon ein paar Minuten gesehen? Vielleicht sage ich noch zwei Takte zu Golden State. Ja. Im ersten Spiel war Iggy nicht dabei. Für mich ist es offensiv nicht unbedingt eine Problematik. Ich habe auch ein bisschen von dem Shootout gesehen gegen New Orleans. Mhm. Das vielleicht auch gleich nochmal ein paar Takte und ein paar Sätze wert, über das Team zu sprechen. Ich glaube, dass sie defensiv einfach noch nicht ihre Identität gefunden haben. Das ist für mich absolut kein Problem. Es wird auch für mich nach 30 Spielen noch kein Problem sein, denn für mich sollte es nicht um knacken sie die magische 70 gehen, ja, sondern halt können sie ihren Titel verteidigen. Und insofern ist das alles entspannt. Fraglich ist natürlich, inwieweit Caspi und Young dann eben defensiv ihnen was bringen können. Bei Caspi könnte man vielleicht sagen, okay, der hat tendenziell die Länge. David West ist ein Jahr älter, das hilft nicht unbedingt. Und Iggy sollte jetzt vielleicht auch nicht zu viel spielen. Also abgesehen von der Starting Five oder den Starting Four, wenn ich mal Fitzschul hier mit rausnehme, ist das vielleicht ein bisschen dünner geworden. Mal sehen, was Jordan Bell kann. Ich glaube, dass er schon teilweise gezeigt hat, dass er bestimmte Stints sehr gut mitspielen kann und da auch vielleicht mittelfristig in die Starting Five kommen könnte. Ja, habe ich auch gedacht. So ein bisschen die Rolle, die Ian Clark oder McCaw im letzten Jahr übernommen haben, so ein bisschen unerwartet dann doch den ein oder anderen Punch noch von der Bank bringen. So, jetzt aber nochmal die Frage zurück, bevor wir dann gleich auch mal auf die Pelicans kommen. Hast du denn was von Melo, Paul George und Westbrook gesehen? Habe ich tatsächlich nicht. Vielleicht habe ich das deshalb auch so nonchalant übergangen. Es ist interessant. Ich habe mir eine Notiz hier gemacht, dass, also jetzt außer, wie gesagt, so ein Boxscore-Fishing, dass die eingespielten Teams, und da sind halt vor allem jetzt Memphis oder auch Utah als Prototypen zu nennen, doch einen riesen Vorteil haben. Mhm. Das ist auch verglichen mit den Teams, die dann irgendwie zusammengewürfelt sind oder sehr viele neue Charaktere im Team zu verbinden haben. Das ist nämlich gerade gestern so gewesen, dass OKC dann ein Spiel abgegeben hat gegen die Jazz. Und das sind jetzt ja offensiv gesehen, wenn du dir Joe Ingles anguckst oder halt auch Rudy Gobert, nicht unbedingt die besten Namen, die man da hat. Aber das scheint eigentlich ganz gut zu klappen bei Utah. Was sagst du denn zu OKC? Ich habe nämlich auch ganz frisch heute Morgen dann die Zusammenfassung gesehen, auch nicht diese Condensed Games, sondern ein bisschen hin und her geswitcht noch, beziehungsweise gerade eben. Ja, also ich gebe dir total recht, man sieht, glaube ich, an allen Ecken und Enden, dass OKC noch nicht eingespielt ist, und das können sie auch gar nicht sein. Also wenn du zwei solche Namen wie Melo und wie Paul George in deine Offensive einbringen musst zu jemandem, der eine gefühlte Usage Rate von 90% gehabt hat im letzten Jahr, Russell Westbrook, dann ist das natürlich schwierig. Wenn man da irgendwas rausziehen kann von dem, was ich bisher so gesehen habe, und wenn ich mir auch die Boxscores angucke, finde ich, täten sie gut daran, dass nicht Melo immer die meisten Schüsse nimmt. Also ich würde doch ganz klar sagen, dass Westbrook und Paul George das unter sich aufteilen sollten, die offensive Dominanz zumindest in diesem Team. Jetzt war es letzte Nacht zum Beispiel so, dass Melo 26 Schüsse genommen hat, Paul George 19 und Russell Westbrook 11. Das finde ich ein bisschen ungleich verteilt. Ich würde versuchen, Melo eher so einzusetzen, dass er dann, wenn als Spot-Up-Shooter die freien Schüsse kriegt oder ab und zu mal im Post, er spielt ja bei OKC auf der 4, da irgendwie seine körperlichen Vorteile nimmt. Aber dieses ständige One-on-One würde ich versuchen zu vermeiden und das eher vielleicht Westbrook oder George überlassen, denn man spricht ja immer so gerne von Olympic Mellow und so weiter und so fort. Ich glaube, so können sie ihn am besten nutzen, wenn einfach die beiden, PG und Russell Westbrook, so viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dass Melo frei steht bzw. nicht gedoppelt werden kann. Aber das haben sie vielleicht noch nicht so richtig in den Griff gekriegt. Kleiner Augenzwinker übrigens, Alex Abrines mit 29 Minuten von der Bank. Aha, das ist also vielleicht genau der X-Faktor, wie ich ihn zu Beginn der Saison genannt habe. Ach, ist natürlich, wie gesagt, mit großem Augenzwinkern, denn es sind zwei Spiele gespielt. Doch kann man sich so ein paar Nuggets eben rausnehmen. Für mich muss ich sagen, ich gucke immer bei den Boxscores auch direkt auf Punkte und Schüsse. Mhm. Und wenn das eins oder unter eins ist, ist das immer kein gutes Zeichen, weil für mich ist das dann, was den Effizienzfaktor betrifft, aber eben auch das Spacing, ob man zum Korb zieht, ob man eben Dreier nimmt, besagt das eigentlich nicht unbedingt was Gutes aus. Und bei Melo war es eben so, 26 Würfe und 26 Punkte. Mhm. Das ist nicht unbedingt immer super sexy. Insofern ist das ein bisschen Stagnation. Westbrook auch mit mehr Points als Turnovern, mit mehr Turnovern als Points, 7-6, das ist natürlich auch ein Zeichen, dass er einen kalten Tag erwischt hat, aber gut, wie gesagt, belassen wir es vielleicht erstmal dabei. Dann würde ich gerne noch kurz den Sprung machen zu dem Team, was du gerade angesprochen hast. Ich habe nämlich gerade den Boxscore offen vom Pelicans-Spiel gegen die Golden State Warriors, das hast du ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Sieht man direkt das große Problem, wenn die beiden Spieler Anthony Davis und DeMarcus Cousins, ich rechne mal, ich addiere mal, 70 Punkte, 31 Rebounds, 10 Assists, 6 Steals zusammen aufgelegt und trotzdem nicht gewonnen. Ja, und weit über 50% auch geschossen, glaube ich halt. Ne? Auch Dreier gesplashed, beide von denen. Ich glaube, Boogie sogar drei oder so und AD zwei oder andersherum. Ja, beide drei sogar, beide drei. Genau, das Spiel habe ich ein bisschen mehr angeguckt, war ein klassischer Shootout. Sah sogar ganz gut aus, so in der ersten Halbzeit für die Pelicans. Unter anderem, weil eben, wie heißt das schnell? Der Point Guard Jrue Holiday eben gut gespielt hat und gut begonnen hat. Das hatte sich dann nachher ein bisschen gelegt. Da sind sie halt unheimlich abhängig. Rondo ist raus. Mhm. Ich habe heute gehört, dass sie Jimmy Nelson unter Vertrag genommen haben, der ausgekauft worden ist. Insofern ist das vielleicht jemand, den sie noch benutzen können. Aber gut, der wurde auch schon von gefühlt 80% in der Liga benutzt. In Anführungsstrichen. Insofern, es macht Spaß, wirklich auch ein Pick-and-Roll von 4-5, ich hatte das erwähnt, ist wirklich eine sehr seltene Sache und die beiden können es sicherlich machen, aber ich sehe es nicht unbedingt als Erfolgsmodell an. Ja, ich glaube auch eher, dass der Nerv und der Unzufriedenheitsfaktor bei Anthony Davis größer als kleiner werden wird in dieser Saison und Boogie ist Free Agent, glaube ich, nach der Saison, ne? Also könnte das auch ein relativ kurzes Gastspiel gewesen sein. Ja. So ein bisschen haben wir es am Anfang mal angeteasert. Ich denke, wir kommen leider nicht drum rum, da auch kurz drüber zu reden. Erstes Spiel der Saison, 5 Minuten sind gespielt. Alley-oop-Pass von Kyrie Irving auf Gordon Hayward und zack ist die Saison und das ganze Jahr für ihn vorbei. Ja, bitter. Ich habe es mir nicht angeguckt und werde es mir auch nicht angucken. Ich finde das auch immer ein bisschen sonderbar, dass man das dann irgendwie noch verbreiten muss in Videoform. Aber gut, soll jeder selber wissen, inwieweit man das machen möchte. Ich habe als Amateursportler schon keinen Bock auf Verletzungen gehabt und als Profi bei solchen grausigen Sachen brauche ich mir das nicht nochmal angucken. Das ändert natürlich nichts an der fiesen Diagnose. Ich denke, dass die Saison natürlich dann gelaufen ist für ihn. Und inwieweit sie dann für Boston gelaufen ist, wird man natürlich sehen. Ich glaube, dass man das in der regulären Saison auch halbwegs gut kompensieren kann. Ja. Positiver Nebeneffekt, wenn man denn so will, ist sicherlich, dass Jason Tatum jetzt schon 35 Minuten spielt. Ob das bei so einer Rookie-Wall so gut ist, wird sich zeigen. Dennoch kann er natürlich jetzt viel Erfahrung sammeln und auch Jaylen Brown muss wesentlich mehr zeigen, als er jetzt noch mit Howard Hayward gemacht hätte. Dennoch ist es natürlich ein Riesenschlag, weil man jetzt weniger auf die Tiefe gesetzt hat dieses Jahr, sondern eher in der Spitze, sprich mit den Stars halt besser besetzt war und das ist natürlich jetzt absolut reversed und nicht mehr der Fall mit dem. Ja, sehe ich genauso wie du. Also auf der einen Seite glaube ich auch, dass es wenn man irgendwie einen Silberstreif sehen möchte am Horizont, dann ist das tatsächlich, dass die ganz jungen Spieler, dass die jetzt ein bisschen mehr spielen, mehr Verantwortung kriegen. Aber die große Scheiße ist natürlich, dass man sich schon erhofft hat, jetzt unabhängig, glaube ich, erstmal davon, ob man in die Conference Finals einziehen wollte und Cleveland Paroli bieten möchte im Osten, dass einfach Kyrie Irving und Gordon Hayward sich nicht einspielen können für das nächste Jahr. Und wenn dann die Rookies sich auch ein bisschen weiterentwickelt haben und du da positiv ins nächste Jahr gehst, dann wirst du ja trotzdem immer noch eine lange Findungsphase deiner beiden Stars im Team haben. Und ich glaube, das ist schon super schwierig und ich glaube, das ist auch für Boston erstmal ein herber Schlag in die Magengrube. Ich nehme auch an, dass sie trotzdem zu den Top 3, maximal 4, ich gehe eher von Top 3 Teams im Osten aus, dass sie dazugehören werden, aber ich sehe das trotzdem jetzt arg fragwürdig, ob man dann tatsächlich den nächsten Schritt, und der nächste Schritt heißt ja nun mal Cleveland zu schlagen, dass man den gehen kann ohne Gordon Hayward. Ja, und sie müssen jetzt schon ziemlich tief in die Trickkiste reingreifen, dass jetzt Daniel Theis eben schon ordentliche Minuten bekommt, Ersan Yabusele. Das sind so Leute, die du eigentlich mal während der regulären Saison in Blauart spielst oder in Back-to-Backs oder so mal 10 Minuten und dann guckst du, was du hast, um in den nächsten Saisons oder vielleicht sogar in der Postseason da jemanden aus dem Hut zu zaubern für ein paar Minuten, und die sind halt jetzt tatsächlich Teil der Rotation. Das hat ja wirklich riesige Implikationen auf die gesamte Rotation. Also nicht nur eben auf die Position 3 oder vielleicht 4, auf der Hayward gespielt hätte, sondern das bedeutet jetzt eben auch, dass Jalen Brown vielmehr mal auf die 3 rutschen muss, dass Jason Tatum auf der 4 spielt, dass du dann danach noch eine Lücke im Backcourt hast, die jetzt mit Shane Larkin gefüllt wird. Und das sind natürlich Sachen, die nicht sonderlich gut sind. Ja, das stimmt. Marcus Smart übrigens, im Sinne Hashtag Offseason-Narrative, hat direkt einen ziemlichen Stinker gelegt, jedenfalls mit seinem Wurf gegen Cleveland ist irgendwie 0 von 6 oder 0 von 7 gewesen von draußen. Insofern die ganzen Leute, die dann unken, dass das ja wieder ganz anders geworden ist im Sommer, den kann man dann kurz ein Augenrollen schenken. Naja, ich glaube auch. Sag mal, haben wir gerade vorher im Vorgespräch gesagt, über ein paar Rookies sprechen. Das könnten wir machen. Wir wollen über Giannis sprechen, ich glaube, oder beziehungsweise so mit als die Story der ersten Spieltage. Was haben wir denn noch auf der Agenda? Ich weiß nicht, generell Leute, die vielleicht positiv ins Auge gefallen sind. Ich habe jetzt zum Beispiel hier einen Spieler, was witzig ist Nikola Vucevic hat einen wahnsinnigen Start gehabt. Auch Orlando generell, natürlich mit dem Überraschungssieg gegen Cleveland einerseits, aber 2-1 gestartet mit 2 Siegen und er legt knapp 30 und 11 auf und hat interessanterweise gegen Brooklyn seinen inneren Brook Lopez gechannelt von letztem Jahr, in dem er nämlich ganz schön viel von Downtown abgeschossen hat. 6 von 8, da wird interessant sein. Er ist ja mehr oder minder der Perennial Trade Champion, zumindest was so die Rumor-Mill betrifft, die Gerüchteküche. Mal sehen, inwieweit er sich da halten kann und in seiner neuen Rolle vermeintlich weiterhin so aufspielen kann. Ich mag das ja nicht, wenn die großen Jungs alle von draußen schießen, ne? Muss ich sagen. Also jetzt bei ihm, gut, da hat es gut funktioniert. Lopez hattest du schon angesprochen, bei Marc Gasol sieht man das häufiger. Ich bin total froh gewesen, dass gestern in dem Spiel Porzingis das nicht ganz so oft gemacht hat, sondern dass er wirklich versucht hat, seine größten Vorteile im Low-Post auszuspielen. Ich finde das schwierig, wenn man nur noch sieht, dass die ganzen Jungs über 2,10 Meter und 2,15 Meter davon außen ballern. Hassan Whiteside hat sogar einen Dreier getroffen. Ja, Boogie und AD hast du gerade angesprochen. Ja, das ist aber interessant. Ich habe nämlich dasselbe gedacht. Und ich habe auf den ersten Blicken habe ich mir genau denselben Gedankengang gehabt, dass ich dachte, okay, Anthony Davis zum Beispiel hat eines der coolsten Midrange-Games der gesamten Liga und eigentlich darfst du ihn nicht so sehr rausholen. Und interessant ist ja, dass das bei Dirk andersherum war, der ziemlich früh sehr viel Dreier genommen hat und dann ist es zu den Teams, sage ich mal, das erste Finals-Team 2006 oder so rumging, dann hatte er so einen Gegentrend, dass er eben viel mehr in die Midrange gegangen ist, die ja dann auch sein Bread-and-Butter-Spiel wurden im Prinzip. Und ich habe mir dasselbe erst überlegt, ob das nicht besser wäre, wenn Anthony Davis und eben auch Boogie viel mehr in derselben Area dann eben agieren würden, wo sie hochprozentig abschließen. Gleichzeitig bei dem Spacing, das die Pelicans haben oder nicht haben, je nach Matchup, ist es natürlich so, dass einer von den beiden meist ohne Ball ist. Das liegt daran, dass man nur mit einem Basketball spielt. Und dass man es vielleicht doch von, ich sag mal, beide drücken 20 Mal pro Spiel ab, 3 Dreier oder 4 Dreier-Attempts eigentlich tolerieren kann, um eben ein bisschen mehr Space zu haben, dass die Defense rauszuziehen und eben auch, wenn man den Ball bekommt, vielleicht mit einem Jab-Step oder sowas, dann in einem schnellen ersten Schritt dann am Verteidiger vorbeizuziehen. Ich glaube schon, dass das eine Option ist, solange es eben nicht überhand nimmt. Hm. Ja, also ich glaube auch, dass das eine Option ist. Und ich meine, gerade im Fall Anthony Davis hat das ja auch echt gut gemacht. Das muss man schon sagen. Oder jetzt im Fall Vucevic. Ich denke nur, wenn du... Es haben ja nicht mehr viele Teams so diese klassischen Big Men, die auch eine offensive Waffe sind. Also es gibt ja ganz viele Teams, wie zum Beispiel die Clippers mit DeAndre Jordan oder Houston mit Capella oder Rudy Gobert zum Beispiel, Nerlens Noel bei euch. Das sind ja alles Jungs, die zum Korb abrollen können, aber jetzt nicht irgendwie ihren eigenen Schuss oder ihre eigenen Post-Moves irgendwie kreieren. Und wenn man dann mal solche Leute hat, dann finde ich es schade, wenn man sie da nicht einsetzt. Ich habe das gestern am, ich meine, ist halt N gleich 1, die ist jetzt nicht besonders, okay. Aber gestern beim Spiel der Knicks gedacht, als es richtig gut lief in der ersten Halbzeit, lief es deswegen gut, weil eben Porzingis und Enes Kanter wirklich beide konsequent immer in den Post gegangen sind, Offensiv-Rebounds gesammelt haben, hier und da mal ein Midrange-Shot, Enes Kanter mit Hookshots. Und dann irgendwann hat man wieder versucht, das Spiel auf außen zu verlagern. Dann hat Porzingis von außen geschossen, dann hat man Hardaway ständig den Ball gegeben und dann ist Detroit immer weiter rangekommen. Ich denke irgendwie, jetzt wieder zurück zu den Pelicans, wenn du dann doch den großen Vorteil anderen Teams gegenüber hast, dass du zwei große Leute hast, die eben unterm Korb so wahnsinnig stark sind oder aus der Mitteldistanz, warum dann so spielen wie alle anderen? Das ja, verstehe ich halt nicht. Bei anderen Teams eben die eigenen Stärken aufzwingen, genau. Das wäre natürlich ein bisschen... Ist die Frage, ob man das 48 Minuten machen kann, kommt auch, glaube ich, ein bisschen darauf an, wie schnell das Spiel ist. Man darf natürlich nicht negieren, dass ein 3-Punkte-Wurf oder 3 Punkte mehr sind als 2 Punkte und das ist dieselbe Anzahl an Possessions. Insofern muss man sich da auch ein bisschen die Nummern angucken, wie hochprozentig man eben dann den Dreier nehmen kann, wie viele Possessions gibt es im Spiel, wenn es eben sehr viel hoch und runter geht, was ist die Spielanlage des Gegners. Wenn du eben sagst, gut, wir gehen einfach dauernd in Post und du spielst Houston, ist es tatsächlich mathematisch sehr schwierig, Argumente zu finden, dass du dann gewinnst. Weil einfach deren Pace und die hohe Anzahl an Dreier-Attempts halt sich dann im Prinzip brechen wird irgendwann, wenn du immer nur, ich sag einfach mal, 45-prozentige Zweier nimmst und die nehmen halt 39-prozentige Dreier. Ja, also das keine Frage, das stimmt natürlich. Ich dachte jetzt, direkt beim Beispiel Golden State gegen die Pelicans. Das eine ist ja, was man aus der eigenen Offensive macht, aber warum, wenn man Boogie und AD hat, warum nicht mit aller Macht versuchen, Draymond Green in Foul Trouble zu kriegen zum Beispiel? Also ich würde doch sofort mit den beiden Jungs versuchen, ihm bis zur Halbzeit 3 Fouls anzuhängen und dann möchte ich mal sehen, wie die das im weiteren Verlauf verteidigen. Aber naja, ist ja von außen auch jetzt einfach gesagt. Ich glaube, Boogie und AD wissen da schon, was sie machen. Gut, lass uns doch, bevor wir über die großen Jungs rummeckern, über die Feel-Good-Story der ersten Tage sprechen, über Giannis. Was sagen wir dazu? Was er da abgerissen hat. Ich glaube, er hat irgendwie 110 Punkte gemacht in den ersten 3 Spielen. das kann man ja recht leicht rechnen. Da muss man nicht Adam Riese sein. kann man mehr oder minder vorrechnen. So 120 durch 3 sind 40, sind minus 9 ist Rest. Also, ihr wisst, was ich mache. Ist schon absolut Wahnsinn. Dazu noch ein Double-Double geaveraged. Und auch abseits natürlich der nackten Zahlen ist das ziemlich dominant. Gegen Cleveland hat es trotzdem nicht zu einem Sieg gereicht. Ist das vielleicht so ein Indikator? Wie gesagt, wir unken jetzt ein bisschen, aber ist das ein Indikator, dass es bis ganz nach oben für Milwaukee dann doch noch ein bisschen Platz ist? Das ist schön gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass da noch ein bisschen Platz ist. Also das, was er bisher abgerissen hat, ist natürlich irgendwie steht außerhalb jeder Diskussion. Vor der Saison haben schon manche gesagt, naja, vielleicht wird er ja der MVP dieses Jahres. Ich glaube, er hat auf jeden Fall eine gute Duftmarke gesetzt. Aber du hast schon recht, ich habe jetzt gerade das Statsheet offen gegen Cleveland. 34-8-8 hat er da aufgelegt. Super cool. Nur was kommt dann? Ne? Und da ist vielleicht auch dann dieses, ist da noch Platz zu Cleveland? Denn Chris Middleton, da muss mehr passieren als 8 Punkte, beziehungsweise 3 von 10 aus dem Feld. Jetzt ist nun mal Jabari Parker nicht da, den man ja eigentlich mal vor 2 Jahren vor seiner ganzen Verletzungsmisere, oder ist er schon 3 in der Liga? 3 oder 2? 3, ne? 3 Jahre. 3 Jahre, ja. Den man mindestens als legitime zweite Scoring-Option gesehen hat. Und irgendwie komischerweise der Einzige, der für mich nach wie vor total unterm Radar fliegt, aber der einen guten Job macht, ist Malcolm Brogdon. Letztes Jahr dachte ich noch so, ja, so aus Mangel an Alternativen Rookie of the Year geworden. Ne? Also Embiid 30 Spiele, Saric, weißt du nicht. Ja, aber irgendwie scheint er so neben Giannis die einzige richtige Konstante aktuell zu sein. Ja, Chris Middleton muss da halt eigentlich schon in diese Position wieder reinrücken, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hatte ja einmal wirklich quasi All-Star-Jahr. Das war wirklich richtige Sahne, die er da abgeliefert hat, vor allem als Two-Way-Player Downtown und von der Dreierlinie. Ja. Wenn er das wieder schaffen würde, wäre das schon ein wahnsinniger Schritt nach vorne. Ich glaube, Jabari ist so ein bisschen on-off, was die Produktion, was seinen Output betrifft. Insofern ist das für mich der Spieler, der es zeigen muss. Ich finde nach wie vor, dass Brogdon solide ist. Er hat die Länge, hat die Pick-and-Roll-Qualitäten, aber ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht, dass er eben einen Ausbruch hat, wo er auf einmal, weiß ich nicht, 15 Punkte oder mehr halt average, das ist nicht unbedingt seine Spielanlage. So ist es halt. Also mal sehen, auch da, sie sind halt halbwegs eingespielt. Mal sehen, was Thon Maker machen kann in seinem zweiten Jahr. Greg Monroe hat letztes Jahr gezeigt, dass er doch eben nicht nur von Kit gehasst wird, sondern auch auf dem Feld noch was bringen kann. Und ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Mischung, die sie da haben. Vor allem natürlich, ich liebe übrigens kleine Sample Sizes. Vor allem natürlich beim Spieler, der ein PIA von 43,3 auf eine True-Shooting-Prozente von 70,9%. Also ich meine, hand him the MVP already. Ja, ja und morgen sehe ich gerade, morgen geht's gegen Charlotte. Vielleicht geht's ja genauso weiter. Irgendwo weint Michael Kidd-Gilchrist. Spielt er eigentlich schon wieder? Nee, ne? Ist noch raus, glaube ich. Denke noch nicht, nein. Ja. Ist noch raus. Apropos, ganz am Anfang hast du einmal das für mich aktuell roteste Tuch von allen gesagt. Ich habe doch noch nicht Lonzo Ball erwähnt. Ja, das zweite. Das ist rot und das dunkelroteste Tuch, Phil, ist Fantasy. Ey, wie kann, also Murphy's Law, Mann, wenn es schlecht läuft, dann so, wie es nicht hätte schlechter laufen können. Liebe Zuhörer. Das ist nicht gerade Murphy's Law, mein Freund. Murphy's Law ist doch, wenn es schlecht läuft. Wenn etwas schief gehen kann, geht es schief. Wenn etwas schief gehen kann, dann geht es so schief, wie es schlimmer nicht hätte kommen können oder so? Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall ist es richtig schlimm gekommen. Gordon Hayward habe ich in meinem Team, liebe Zuhörer. Was mit dem passiert ist, wisst ihr selber. Kawhi Leonard habe ich in meinem Team. Ich habe unter der Woche ein Video zugespielt bekommen, wo er versucht, beim Boarding im Flugzeug die Treppe hochzulaufen. Das sieht aus, also ich weiß nicht, wahrscheinlich unsere alle Großeltern würden diese Treppe schneller hochkommen. Das war irgendwie den ganzen Sommer ein Mysterium, was denn mit Kawhi Leonard ist. Jetzt auf einmal konnte ich ihn heute auch beim Fantasy-Team auf die Injury-List packen. Dann habe ich gelesen, der hat noch nicht mal irgendwie bis auf ein paar Freiwürfe im Sommer mit den Spurs irgendwas trainiert. Also ich sehe nicht, dass der in den nächsten 4 bis 6 Wochen wiederkommt. Und dann wurde auch noch Hollis Jefferson letzten Freitag vom Platz getragen. Schönen Dank auch. Ja, ich meine, Gott sei Dank wartet das Matchup gegen mich noch ein paar Wochen. Sonst läufst du ja mit der Schande die ganze Zeit herum, wenn du mich schon spielen würdest und dann verlierst. Das ist natürlich super bitter. Man muss natürlich auch mal ein bisschen vorsichtig sein, also ich verstehe dich. Jetzt mal recht unabhängig davon, die unter euch die Fantasy spielen, muss man manchmal ein bisschen durchatmen und sagen, okay, es ist schon ein bisschen hart, wenn ich jetzt schreiend vor dem Rechner sitze und sage, wieso einer wegen Mies Hornes nicht spielen kann, obwohl es wahrscheinlich das dritte Spiel in 4 Tagen ist und er halt mega Schmerzen hat und frisch gespritzt werden muss. Insofern muss man das alles immer noch mal mit ein bisschen Grain of Salt sehen. Aber so ist es dann eben. Ich für meinen Fall habe Gott sei Dank noch nicht den Injury Bug gehabt. Muss aber auch sagen, war einer der Sternstunden, die du eben gemacht hast. Normalerweise habe ich ja immer so Karlauer, was das betrifft. Aber Murphy's Law ist in der Tat, alles was schief gehen kann, wird auch schief gehen. Ist natürlich statistisch gesehen jetzt nicht unbedingt größte Nobelpreisträchtige Sprech, aber gut, das hat er eben gesagt. Wie hast du es so schön umformuliert? Wenn es schief gehen kann, wird es so schlimm, wie es nur irgendwie geht. Das ist Fantasy-Slow. Ja. Lirum Larum, alle sind verletzt. So, das steht am Ende auf meinem Blatt Papier, auf meinem Spielberichtsbogen momentan. Wir haben jetzt schon ein paar junge Spieler erwähnt. Sollen wir tatsächlich gerne mal den Basketball Reference Rookie Sheet aufmachen? So. Ich habe dir das auch eben nochmal geschickt. Machen wir, bevor wir hier auf die nackten Zahlen gucken, nochmal einen kleinen Eye-Test. Kannst du mir gib mir einen Satz zu den Spielern, okay? Zu folgenden Spielern. Fangen wir doch mal an. Ben Simmons. Überragend. Justin Jackson. Josh Jackson meinte ich. Habe ich noch nicht genug gesehen. Als ich die Boxscores von Phoenix gesehen habe, hatte ich nicht unbedingt Bock, mir die Spiele anzugucken, ehrlich gesagt. Lauri Markkanen. Gar nichts gesehen bisher. Überragend gespielt bislang fast. Jason Tatum. Super. Markel Fultz. Roundface-Syndrom. Lonzo Ball. Ja, Licht und Schatten, aber mehr Hass. Okay, dann gehen wir da doch vielleicht gerade mal ein bisschen tiefgründiger rein, als einfach nur Hass zu sagen und ich mit dem falschen Namen aufzuwarten. Ich muss sagen, Ben Simmons hat mir sehr gut gefallen. Ich hab einiges an Philly gesehen. Ich kann mich nicht davor verstecken, dass ich doch sie einiges an Attraktivität ausstrahlen, die Covingtons der Liga. Das ist schon ein bisschen dein League Pass Team dieses Jahr vielleicht, ne? Habe ich auch so in der Preseason schon vernommen, dass du da ein bisschen Bandwagon auch unterwegs bist, ne? Vor allem, wenn sie jetzt JJ Redick haben und ich dann immer bei im Prinzip immer alle Catch and Shoot Dreier nehme, die available sind bei Free Cats. Ja, ich muss sagen, sie haben schon einige coole Spieler. Embiid wird übrigens wieder nichts mit 82 spielen, hat das Back-to-Back ausgesetzt gestern. Ich muss sagen, ich finde generell ist halt immer spannend, wenn einiges an jungen Spielermaterial mit dabei ist, die auch ein bisschen unterschiedlich sind. Nehmen wir doch vielleicht jetzt Ben Simmons und Markel Fultz zusammen. Während der eine Simmons nämlich eigentlich schon sehr gut gezeigt hat, dass er mit dem Ball umgehen kann, muss ich sagen, bin ich von Fultz bisher recht enttäuscht. Nochmals, klar, Disclaimer, 3 Spiele. Aber wenn du an 1 gedraftet wirst und dann auf einmal in der Preseason irgendwie komplett deine Wurf, hast du das gesehen? Ja, hast du diesen Freiwurf gesehen, den er geworfen hat? Und er hat halt die Freiwürfe so gebrickt, wie es Andre Drummond nicht hätte besser machen können. Neben den Korb sogar. Das finde ich schon echt super strange. Also er hat genau 50%, 6 verwandelt, 12 genommen und sehr, sehr strange. Jetzt wird's sehr böse bei Marke, bei Fultz, denn ich habe gerade Roundface-Syndrom gesagt. Ich war voriges Wochenende mit meinem Nachbarn an der Ostsee und da haben wir ein bisschen über die NBA gesprochen und unter anderem auch über den und Roundface-Syndrom deswegen, weil mich Markel Fultz irgendwie an Mario Götze erinnert. So ein bisschen pausbäckig und weiß ich nicht, irgendwie hat das für mich so ein paar negative Vibes, wie er da über den Platz läuft aktuell, aber mit dem Schuss, mein lieber Mann, also du hast Andre Drummond genannt, bei ihm sind die entweder viel zu lang oder oftmals auch viel zu kurz, aber das ist ja, das müsst ihr euch mal angucken auf YouTube, was da, also ich verstehe das überhaupt nicht. Was hat er im College geaveraged? Irgendwie 24, 6 und 7 oder so? Also deswegen natürlich dann der Number One Pick. Auch mit einer recht guten Shooting Percentage für einen College-Spieler, was man ja immer so ein bisschen mit Fragezeichen irgendwie hinterlegen muss. Ja, auch von downtown. Ja, und das ist, also unsere Würfe sind schöner, Phil. Ja. Ben Simmons und er zusammen, 2 von 17 bislang. Ach nee, doch nicht, my bad. Oh, Ich habe nichts gesagt. Murphy's Law. Simmons wirft nur knapp über 50%. Also bei beiden nicht so sonderlich sexy. Ja. Interessant ist, er hat noch keinen Dreier genommen. Ich glaube, das ist auch einiges mental. Die Dreierlinie natürlich bekanntlich ein bisschen weiter hinten als im College. Und ich glaube, dass dieser Schritt oder diese zwei Schritte schon einiges ausmachen. Wenn ich das mal mit mir vergleichen darf. Ja, sehr gerne. Jetzt bin ich gespannt. Nein, aber es ist ja tatsächlich so. Also ich als Hobbyspieler, ich habe jetzt keinen Superwurf oder so, aber Mitteldistanz finde ich natürlich ultra kompetent, auch absolut zu Recht. Aber sobald ich dann dahinter hinter die Dreierlinie mich setze, dann muss ich schon ein bisschen schleudern. Dann wird so das Trebuchet rausgeholt. Und dann fühle ich mich irgendwie wie in der Belagerung von Jerusalem im Mittelalter. Insofern, ja, schwierig. Ist vielleicht so ein bisschen das Merkel-Falls-Syndrom. Ja, schwierig. Also ich verstehe es auch gar nicht, wie man seine Schusstechnik in der Offseason derart umkrempeln kann, dass das nicht zu besseren Wurfquoten führt, wenn die ganzen Automatismen weg sind aus vorher 18 Jahren Basketballspielen sozusagen. Das glaube ich, also kann ich überhaupt nicht verstehen. Zu Ben Simmons vielleicht noch, bevor wir dann zu den anderen jungen Spielern gehen. Lonzo Ball wird die ganze Zeit gesagt, ja, das ist der neue Jason Kidd und der hat ja die krasseste Court Vision und macht alle um sich rum besser und so weiter. Ich würde das in erster Linie erstmal Ben Simmons anheften, weil das, was ich bisher von ihm gesehen habe, ist er nämlich quasi für mich aktuell so von der Spielanlage, wie du sagst, Sample Size natürlich echt gering, aber von der Spielanlage ist er eher so ein bisschen Jason Kidd. Also unheimlich stark im Rebounden, geile Court Vision, dazu noch einen Kopf größer, schon so einen richtigen NBA-Buddy irgendwie, kann mithalten, auch im Aufposten gegen irgendwie gestandene Kerle. Also ich bin wahnsinnig positiv, nicht unbedingt überrascht, aber irgendwie habe gar nichts zu meckern an dem, was Ben Simmons bisher gezeigt hat. Und ja, für Philly ist das natürlich dieser berühmte schmale Grat jetzt, ne? Da haben wir vor der Saison drüber gesprochen. Jetzt erst der Process, dann irgendwie der super Hype mit Embiid im letzten Jahr. Jetzt kommt Ben Simmons zurück. Man hat den Number One Pick. Die ganze Fanbase ist irgendwie super hyped. Ja, und jetzt zeigt sich, dass der eine doch irgendwie weiter auf Minutes Restriction spielt und Back-to-Backs und 3 aus 4 pro Woche schon gar nicht spielt. Und der andere hat irgendwie seinen Wurf so geändert, dass er erstmal nur 15 Minuten von der Bank kriegt. So langsam flacht diese Euphorie, glaube ich, auch in so ein paar ängstliche Fragezeichen wieder ab. Ja, gut, man hat 3 Niederlagen schön schlucken dürfen direkt zu Beginn. Und das ist natürlich nicht so astrein. Man hat Veteranen ins Team geholt, Bayless sieht Spielzeit, JJ Redick bekommt 23 Millionen oder 21 Millionen für ein Jahr. Da muss man dann jetzt schon einen Schritt nach vorne machen. Bin ich gespannt, wie man das sich jetzt arrangiert. Natürlich, man hat einige junge Spieler im Team. Da ist aber eine andere Timeline als bei dem Team um Lonzo Ball, die dieses Jahr im Prinzip tatsächlich einfach ein bisschen rumlaufen können und gucken. Ich habe kein Problem, ich habe aber auch nicht sonderlich viel Spaß an Lonzo Ball, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir ist das recht egal. Ich habe sehr viel Spaß daran gehabt, dass Patrick Beverly ihn tatsächlich erst so geil in den Gürtel gegangen ist. Habe ich ziemlich abgefeiert, muss ich sagen. Wurde ich vielleicht auch etwas zu emotional hier in der Wohnung. Hat mich mein Freund ein bisschen komisch angeguckt, als ich dann ich habe das auch so gefeiert, Mann. Als ich es irgendwie bei Reddit gesehen hatte. Insofern, ja, Lonzo Ball sicherlich super talentiert. Ich glaube auch, dass da einiges noch an Highlights kommen wird, aber ja, das Ganze drumherum, man sieht da tatsächlich New York, sage ich schon, Los Angeles ist ein riesiger Markt und sie haben nicht viele andere Sachen, über die sie sprechen können. Ja, bester Satz dazu kam für mich von Charles Barkley. Erste Übertragung war nämlich das Spiel Lakers gegen Clippers, wo Patrick Beverley Lonzo Ball so krass auf die Eier gegangen ist. Und er sagte, Charles Barkley sagte dann, als er gefragt wurde, und wie siehst du das Debüt von Lonzo Ball, sagte er, all that daddy talk don't help against grown-ass men. Das ist auch tatsächlich, ich glaube, LaVar Ball hat in der Offseason mit den ganzen Vergleichen, mein Junge ist schon besser als Curry, als Wall, als Westbrook, hat er, glaube ich, beim einen oder anderen Spiel, wird man sehen, da hat er seinem Jungen keinen großen Gefallen mitgetan. Da muss er jetzt mit umgehen, da muss er dran lernen. Ein schlechter Zocker ist er mit Sicherheit nicht, aber es wird noch das ein oder andere Spiel geben, wo er von den guten Jungs, die schon ein paar Jahre länger in der NBA spielen, glaube ich, deutlich aufgezeigt kriegt, wo seine Grenzen sind. Ich wette Geld jetzt darauf, dass Dennis Smith ihn auf den Poster setzt. Oh ja, das glaube ich auch. Mache ich jetzt und ich würde es so feiern. Ey, ja. Das wäre eine der Sachen, wo ich tatsächlich noch ein Poster hole. Das darf dann zwar nur irgendwie im Schuhschrank aufgehangen werden, aber das hänge ich mir dann da ein und mache einen goldenen Rahmen drum. Ja. Ich glaube auch. Laurie Markkinen, also, sorry. Du sagtest, du hättest noch nicht viel von ihm gesehen. Nee. Es gibt auch nicht viele Reasons, wieso man Chicago sich antun muss. Er sei aber tatsächlich einer. Fängt an, wird auch ein bisschen ans Feuer geworfen. Nach dieser ganzen Geschichte, vielleicht kannst du noch mal kurz diese Crime Story, die Bobby Bortis da veranstaltet hat, noch mal Revue passieren lassen. Hey, Alter. Unter dubiosen Umständen steht er jetzt unter den Starting Five und macht einen ganz guten Job als Stretch 4. Also, was genau passiert ist, weiß man ja wohl immer noch nicht zwischen Nikola Mirotic und Bobby Portis, aber es soll wohl im Training ziemlich heiß hergegangen sein, so in einem Scrimmage halt, also im normalen Spiel gegeneinander, woraufhin Bobby Portis so ausgetickt ist, dass er Nikola Mirotic derart vermöbelt hat, dass der mehrere Knochen im Gesicht gebrochen hat und eine Gehirnerschütterung davon getragen hat, also 4 bis 6 Wochen ausfällt aufgrund dessen, wie er ein paar Bomben kassiert hat von Bobby Portis und der ist prompt erstmal für ein paar Spiele gesperrt worden. Also in einem Team, was in der Offseason schon nur Scheiße fabriziert hat, dann eigentlich sowieso nicht viel zu lachen haben wird in dieser Saison, dass jetzt zwei Spieler sich auch noch derart auf die Fresse hauen im Training, das habe ich auch selten erlebt. Also ich finde das schon krass, dass er überhaupt noch im Team ist. Mhm. Ich hätte ehrlich gesagt fast gedacht, er übersteht den Tag nicht als Spieler der Chicago Bulls. Weil er auch ein ewiges Talent ist. Ich glaube, der Rookie-Vertrag läuft aus dieses Jahr. Insofern wüsste ich jetzt nicht, dass sie ihn wieder unter Vertrag nehmen. Er hat einen Spieler, der gerade 16 Millionen bekommen hat, verletzt, der dann erstmal wochenlang fehlt. Locker-Room ist natürlich komplett im Arsch dann anschließend bei sowas. Heute hat Bobby Portis eine Pressekonferenz oder kurz was gesagt, hat gesagt, ja, er hätte sich entschuldigt, das ist nicht, wie Bobby Portis ist, was auch immer das heißen soll. Und er hätte aber noch nichts gehört von Mirotic. Ja, warum auch? Und dann ist das Internet ausgerastet. Dann haben die gesagt, stell dir mal vor, textet Mirotic, du kriegst also einen Text und dann kommt nur zurück, hey, ich habe ein neues Handy, wer bist du? Ja, ja, new phone, who this? Genau. Oder nur so ein Emoji mit diesen hochgezogenen Armen, so, ich weiß nicht, ja. Wer bist du? Ey, aber sag mal. Oder noch besser irgendwie mit den zuen Augen und der Zunge, die sich ausstreckt, dass er halt Aber jetzt sag mal, ohne Scheiß, ne? Also, wir haben beide Mannschaftssport gespielt und auch innerhalb einer Mannschaft kann es mal ein bisschen hoch hergehen, irgendwie gerade, wenn man so ein kompetitives Level hat, was ja die meisten Sportler auch im Amateurbereich haben und in sich Profimannschaften, sportartübergreifend, hat man das auch schon mal gesehen oder gehört, dass mal vielleicht einer einem was auf die Nase gehauen hat. Nur, wenn jemand eine Gehirnerschütterung und diverse Knochenbrüche davongetragen hat, dann ist das nicht ein Schlag und das sind auch nicht zwei Schläge ins Gesicht, egal wie groß diese Jungs alle sind. Das klingt für mich fast eher danach, dass der eine auf dem anderen draufgesessen hat und den richtig mit Sicherheit eine Minute oder so bearbeitet hat. Frage 1, wieso gehen die Teammates da nicht dazwischen? Haben die alle wie in so einem schlechten Highschool-Film irgendwie so einen Kreis darum gebildet und die beiden das austragen lassen? Warum geht der Coaching-Staff... Go, Bobby. Ja, wirklich. Und warum geht der Coaching-Staff nicht dazwischen? Weil sowas ist nichts, was aus dem Nichts passiert. Das bahnt sich innerhalb eines Trainings an. Ich glaube schon, dass das passiert ist. Ich glaube, das war halt so, wie es aber gefordert Phil, worden war. Aber mehrere so Knochenbrüche. Ja, aber wenn du dich umdrehst, das denkst, ist nicht eine Faust. Gegessen, du entspannst dich, du siehst überhaupt nichts kommen und dann kriegst du halt einen Faustschlag, dann ist sofort halt die Nase und der Kiefer kaputt. Nee, Alter, der hat mehrere Male auf den eingewämst, hundertprozentig. Naja, wie dem auch sei, Laurie Markkinen schickt ein bisschen Geld an Karma, wo auch immer das hingeschickt wird. Jedenfalls freut er sich. Ein Ast, apropos Ast, De'Aaron Fox, freut sich, dass er Spielzeit sieht, obwohl George Hill vor ihm ist in Sacramento. Mhm. Unabhängig jetzt, komplett unabhängig natürlich, dass ich ihn in meiner Fantasy-Liga für George Jackson jetzt gerade aufgenommen habe. Ich glaube, das ist interessant zu sehen, wie er da Spielzeit bekommt. George Hill kann auch ohne Ball spielen und das ist vielleicht eines der Sachen, wo es zumindest in der ersten Hälfte des Jahres ganz gut klappt, dass die beiden, ein Veteran und der Rookie, nebeneinander harmonieren könnten. Ja, so irgendwie lieblos dieser Kader auch zusammengestellt worden scheint, scheint das, wie du sagst, ganz gut zu klappen. Also 26 Minuten für einen Rookie ist schon echt wahnsinnig viel. Klar, irgendwie jetzt Spieler wie Ben Simmons haben da noch weitaus mehr, aber die haben ja jetzt auch nicht wirklich Konkurrenz auf ihrer Position. Finde ich cool, also unabhängig davon, Phil, ob du den in deinem Fantasy-Team hast oder nicht, ist es tatsächlich so, dass ich in den Pre-Draft-Videos mir De'Aaron Fox auch ein bisschen genauer angeguckt habe, weil es auch hätte sein können, dass die Knicks den, wären sie ein bisschen früher dran gewesen, hätten ziehen können. Super schnell, hatte schon so ein paar Vergleiche aufgrund seiner Schnelligkeit und Athletik irgendwie mit John Wall. Und ich glaube, der wird noch viel Spaß machen, kann ich mir vorstellen. Er war ja auch derjenige, wenn ich mich recht erinnere, der, ich meine, in den NCAA-Halbfinals Lonzo Ball so richtig einen auf den Deckel gegeben hat, ne? Irgendwie 38 Punkte gegen ihn gescored oder so. Ja. In so einem großen College-Spiel. Vielleicht noch ein Satz zum Rookie der Knicks, von dem konnten wir nämlich noch gar nichts sehen, von Frank Ntilikina. Der hatte nämlich erst ein paar Knieprobleme so in der Preseason und ist dann jetzt einmal umgeknickt, scheint wohl wieder alles okay zu sein, aber leider konnte er beim Home Opener gestern nicht mit dabei sein. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass er eher früher als später auf den Court kommt. Ja, ja. Ich habe das auch mit Argusaugen beobachtet, sogar schon als ohne Knicks-Fan zu sein, dass er dann nur ein paar Minuten gespielt hat. Aber in der Tat, das war dann auf die Verletzung zurückzuführen. Letzter Nugget von mir, Stichpunkt kleine Sample Size, aber es ist immer sehr schön zu sehen, wenn jemand einen Negative Win Share hat. selbiges ist bei Malik Monk, dem Rookie aus Charlotte der Fall, hat 3 seiner 16 Wurfversuche bislang versenkt. Mal sehen, ob er seinen Shooting Touch findet in den nächsten Spielen. Apropos Negative Win Share, wir hatten, ich meine so vor 4 bis 6 Wochen ungefähr, haben wir über Derrick Rose gesprochen und die berühmte Null erwähnt. Ja. Nämlich, es ist nämlich völlig egal, ob er auf dem Platz steht oder nicht. Ja, es ist egal. Derrick Rose ist wieder verletzt, Phil. Am Knöchel. Und wie finden wir das? Wie ist das? Es ist? Egal. Ja. Allerdings ist es, jetzt ist es eigentlich aber nicht so richtig egal, ja, weil Cleveland tatsächlich ja irgendwie keine große Alternative hat, denn im letzten Spiel, was die Cleveland Cavaliers, ich will nicht sagen nur deswegen, aber auch deswegen verloren haben, stand nämlich dann José Calderón auf dem Platz. Und das ist nur wirklich in negativer Hinsicht nicht egal, ob José Calderón mehr als 30 Sekunden auf dem Platz steht. Ja, das ist sehr interessant. Es gab einen sehr witzigen Quote dazu, der absolut komisch sich schon anhört. LeBron wurde nämlich gefragt, so ja, und Rose ist jetzt weg. Wie war das denn mit Calderón zu spielen dann? Wie war da so die Chemie? Hat er gesagt, er hätte zu keinem Zeitpunkt Preseason-Workouts, freiwilligen Workouts, Training Camp, Preseason oder während der Saison im Training jemals mit José Calderón in einer Mannschaft gespielt. Ja. Ja, krass, hey, er ne? Er hat noch nie bei 5-on-5 mit José Calderón gespielt. Kannst du dir das vorstellen? Der spielt hat er schon seit 3 Monaten und der war noch nie in einem Team. Der hat auch gar keinen Bock auf den. Nee, null. Das ist wirklich, also nur damit der Platz, der eine Stuhlbank auf der Bank warm bleibt. José Calderón kannst ja nicht groß ernst nehmen mehr, ne? Ja, mal gucken, wie das mit Derrick Rose weitergeht. Das ist natürlich irgendwie wieder der nächste Sargnagel, so irgendwie, ne? Scheint auch. Haben wir noch ein paar Nuggets. Ich hätte noch eins, der Joker, Nikola Jokic. Das war nämlich auch ein Spiel, was ich dann geguckt habe, um nochmal darauf zurückzukommen. Wenn du zu Beginn der Saison ungefähr 10 Spiele hast und du loggst dich bei deinem League Pass ein und dann kannst du gucken, auf worauf du auf Play drückst, finde ich das immer sehr spannend zu sehen, wohin sich der Cursor dann bewegt. Und bei mir war das tatsächlich heute so, heute Mittag beim Spiel Sacramento gegen Denver, weil ich die beiden Teams gerne mit mir angucken wollte. Ist ja einiges passiert und auch bei Denver mit Paul Millsap und Nikola Jokic, sie konnten das Spiel für sich bestimmen, aber Jokic hat offensiv ein bisschen den Wurm drin in den 2 Spielen, hat gar kein Field Goal tatsächlich gemacht, hat nur 3 genommen in 30 Minuten, was sehr komisch ist, hatte also demnach eine Statline von 0 Punkten, 9 Rebounds, 7 Assists. Aber du bist weiterhin Number One Fan, das können wir festhalten. Ja. Ja, ist, also klar, macht wahnsinnig viel Spaß. Komisch ist aber, dass er so gar nicht nach seinem Wurf sucht. Das finde ich ein bisschen sonderbar. Sonst hat er wenigstens immer mal ein bisschen Spaß im Post gehabt und 850 Fakes in die Luft geworfen und dann doch noch gepasst. Insofern, mal sehen, wie sich das entwickelt. Dennoch muss Jokic ja eigentlich jetzt schon auch sehen, dass er der Franchise-Spieler ist. Muss man ja ganz klar so formulieren. Das um ihn herum gebaut, Jamal Murray. Kommt nicht aus dem Quark, habe ich nämlich auch im Fantasy. Gary Harris wurde verlängert und das sind ja alles im Prinzip Zeichen, dass man auf Jokic setzt und da muss dann der Franchise-Spieler halt zumindest 10 Würfe nehmen, auch wenn er so denkt, er sei Al Horford und müsste mehr den Ball verteilen. Aber so 14, 15 Würfe musst du halt schon hochwerfen. Ich habe noch 2 Nuggets, die nichts mit Basketball zu tun haben, Phil. Hey, du hast mich nicht gelobt. Ich habe Nuggets genannt und dann habe ich Jokic gesagt. Ja, super. Super. Gut gemacht, Phil. Danke. Ja. Sollen wir Basketball abschließen oder hast du noch was? Dann hätte ich nämlich noch 2. Okay, scheiß auf Basketball. So, pass auf. Nummer 1. Die Fortuna steigt auf in diesem Jahr, Phil. Ist echt großartig. Ne? Du bist nicht da. Wir geben halt einen Stürmer ab, kommt der nächste direkt Bombe. Ja, next man up. Merkt euch Rahman. Ich glaube, wir haben 5 Hörer aus Düsseldorf, aber merkt euch den Namen Rahman. Überragend, Mann. Ich war Freitag im Stadion, 5. Minute hat es direkt wieder geknallt. Das wird Rahman, was. Der Rahman. Jetzt am Dienstag geht's im Pokal gegen Borussia Mönchengladbach. Das wird ziemlich ziemlich laut da im Stadion. Mhm. Ja, ich werde es in der Kneipe gucken wahrscheinlich. Anderer Nugget, der auch nichts mit Basketball zu tun hat, Phil. Ich habe eine neue Serie gestern zu Ende geguckt. Wollte ich dir noch erzählt haben. Stranger Things. Ja, weil House of Cards zum Beispiel habe ich immer noch nicht zu Ende geguckt. Bei Berlin Station habe ich auch irgendwann abgebrochen und bin irgendwie nicht dabei geblieben. Aber jetzt Stranger Things habe ich zu Ende geguckt. Großartig, Mann. Ich habe mich richtig cool gegruselt zwischendurch. Mega spannend. Ja, muss ich mir mal reinziehen. Also wenn der Parteitag bei euch in China irgendwie vorbei ist. Psst. Ja. Was haben wir denn für Codewörter? Nicht, dass gleich wieder das SEK bei dir vor der Tür steht. Ja, ich muss sowieso das Land verlassen erstmal. Das war vielleicht die Überleitung dazu, dass wir weiterhin auf unseren Titel stolz blicken können, der unregelmäßigste Podcast zu sein. Wir haben gesagt, wir hauen jetzt wenigstens zu Beginn der Saison einen raus und dann werden wir ins Trainingslager gehen. Das Trainingslager besteht bei mir aus Tauchen. Und bei mir aus Umzug. Insofern, ich werde nicht umziehen, du wirst umziehen und ich gehe in die Ferien für 10 Tage. Insofern, nächstes Wochenende gibt es auf jeden Fall leider keinen Podcast und danach das Wochenende wird es recht eng, glaube ich. Aber wir bleiben am Ball. Ja, ich ziehe nach Berlin in ungefähr 10 Tagen, ein bisschen länger noch hin. Aber kannst du dich noch erinnern, als ich vor ein paar Wochen so über O2 geschimpft habe? Wie ein Erdmännchen, was immer wieder gegen so einen elektronischen Zaun rennt, obwohl es eigentlich besser wissen müsste, habe ich wieder einen Vertrag bei O2 abgeschlossen. Angeblich steht jetzt der Termin fest, wann ich dann auch Internet in der Wohnung kriege und da wollen wir mal sehen, ob das so klappt. Ja, das wiederum ist ja krass in Deutschland, ne? Dass du da 8 Jahre brauchst. Ja. Das wird hier am selben Tag gemacht. Ja, das ist der Zack, freigeschaltet. Ja, der Termin ist der 7.11. und ich habe den schon vor 10 Tagen angemeldet. Und das war der erstmögliche Termin davor, dass der Typ einmal meine Steckdose quasi freischaltet und dann ist Ende. Das wäre frech. Naja, sonst musst du halt in Hipster-Café nach Berlin und da gibt's immer freies WLAN. Ja, so sieht's aus. So, ich gehe jetzt ein bisschen zum Sport und bei dem Sauwetter hier, glaube ich, auch noch irgendwie in die Sauna. Was machst du? Du hast schon abends, ne? Abendbrot. Ja. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Alles klar. Dann macht euch alle eine schöne Woche. Guckt fleißig viel Basketball. Schreibt uns Kommentare. Gerne auch mal wieder irgendwie Rezensionen. Wenn der ein oder andere von euch ein iPhone haben sollte, dann einfach in der Podcast-App auf unseren Podcast gehen bei der Suche und dann vielleicht ein paar Sternchen verteilen. Da freuen wir uns. Und dann geht der eine tauchen, der andere umziehen und dann sehen wir mal weiter. Ne? Yes. Also. Wir lieben euch. Ja. Oh, ja. Ja, sehr. Sehr. Groß, ganz, ganz viel Liebe. From downtown. Reingehauen. Ja, wir lieben euch.